Neuer Punkt. Jetzt waren wir auf der Seite der Bedürfnisse. Und da war schon das Lob des Marktes ein Lob des Zwangs, der mit Freiheit verbunden ist. Das Gleiche nach der Seite der Produktion ebenfalls. Gibt es einen Namen für die schlechte andere Wirtschaftsweise, die heißt Kommandowirtschaft. Da hört man sofort, Kommandowirtschaft ist ganz was Schlechtes. Das ist irgend so was wie in der Kaserne. Was ist dagegen unsere? In erster Instanz eine freie Wirtschaft. In der Marktwirtschaft ist jeder frei, das herzustellen, was er sich vorstellt. Das zu produzieren, dafür die Ressourcen aufzuwenden, wofür er es lohnend findet. Das war bloß die erste Hälfte des Lobs des Marktes. Die gleich, kaum ist die Freiheit gelobt, kippt das Lob und das Lob wird zu einem Lob des Zwangs. Gott sei Dank haben wir den Zwang des Marktes und der bewahrt uns vor einer Produzentendiktatur. Ja, jetzt sind wir bei Kommandowirtschaft, da war die arme Produktion gezwungen vom Politbüro. Im nächsten Gedanken ist es der Produzent, von dem er sich denkt, der herrscht über die Gesellschaft und der Markt ist ein feines Heilmittel dagegen, weil er verhindert, dass der Produzent diktatorisch über die Konsumenten herrscht. Wiederum die Unterstellung, übrigens bei beiden, bei der Kommandowirtschaft wie bei der Produzentendiktatur, die Unterstellung, dass Leute, die in einer insgesamt doch für nützlich befundenen Arbeitsteilung drinstecken, unbedingt was anders machen wollen, als die Bedürfnisse derer zu befriedigen, für deren Bedürfnisse sie produzieren. Was man also fürchten muss, wenn die Produzenten nicht gezwungen werden, dann diktieren sie. Dann tun sie was anders, als nützliche Dinge für den Bedarf zu produzieren. Genauso die unfreie Wirtschaft, die Kommandowirtschaft, es ist ein Unrecht, dass eine Zentrale den Produzenten vorschreibt, was sie zu tun haben. Da wird nach beiden Seiten hin ein Interessensgegensatz unterstellt, der aber nicht ausgeführt wird. Warum ist es denn so, dass die Produzenten am liebsten nicht das produzieren würden, was die Leute brauchen? Also warum muss man dem Markt danken, dass er marktgerechte Produktion oder nachfragegerechte Produktion erzwingt? Warum muss man es dem Markt danken, dass er die Produzenten zur Effizienz zwingt? Man tut so, wie wenn so klar wäre, ja, Produzenten, die nicht gezwungen sind, die würden doch nie einen Beitrag zur Arbeitsteilung leisten. Umgekehrt aber. Produzenten, die von einer Zentrale gezwungen werden, werden unterjocht. Also gezwungen müssen sie werden, die Produzenten, aber von einer Zentrale nicht. Nochmal andersrum. Wenn man denn tatsächlich an eine Arbeitsteilung denken würde, eine Teilung der notwendigen Arbeit, und da macht der eine dies und der andere jenes, damit am Schluss ein großer Umkreis von Produkten rauskommt und ein großer Umkreis von Bedürfnissen befriedigt wird. Wenn es da eine Zentrale gibt und die sagt dem einen, du magst Stiefel und du magst Sandalen, was wird denn dem für ein Unrecht angetan, dem Produzenten, wenn der eine Stiefel und der andere Sandalen machen soll? Es ist doch nicht schlimmer, Sandalen zu machen, als Stiefel zu machen oder umgekehrt. Da ist der Gedanke der Unterdrückung des Produzenten durch ein Politbüro gerade so verkehrt wie umgekehrt der Gedanke, und da muss man die Produzenten zwingen, dass sie Sandalen machen. Ja, was sollen sie denn sonst machen als Sandalen? Merkt ihr den Trick? Längst ist in der Unterstellung an die Privatwirtschaft gedacht, daran gedacht, dass der Anbieter einer Ware am liebsten Schund produziert und dafür 1 Million kassiert. Also am liebsten Geld nimmt und gar nichts hergibt. Längst ist an das gedacht. Längst ist also an den Interessensgegensatz der Privatwirtschaft gedacht. Aber vor ihm wird nicht geredet, denn wenn man vor ihm reden würde, käme ja Kritik der Privatwirtschaft raus. Jetzt ist der Interessensgegensatz der Privatwirtschaft unterstellt. Der wird aber jeder Arbeitsteilung quasi via Natureigenschaft untergejubelt. Um dann den Zwang des Marktes, wie das segensreiche Heilmittel, gegen den schlechten Menschen der als Produzent am liebsten den Konsumenten bescheißt und als Konsument am liebsten den Produzenten ausnimmt. Dann gehen wir mal weiter an dem Gedanken. Der Markt, Gott sei Dank gibt's den Markt, keine Produzentendiktatur, der Markt zwingt zu Effizienz, zu kostengünstiger Produktion, zu Qualität. Alles das, ist das eine Wahrheit?